Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. People who will never be intimidated nor terrified. Leute, die sich weder einschüchtern noch erschrecken lassen. Now look what Peter continues to teach us. Sieh mal, was Petrus uns weiterlehrt. What a wonderful epistle of how what a wonderful rich epistle it is. Was für ein wunderbar reichhaltiger Brief das ist. But give reverent honor in your hearts to the anointed one. Vers 15. Aber ehrt den Gesalbten in euren Herzen ehrfürchtig And treat him as the holy master of your lives. Do und behandelt ihn als den heiligen Herrn eures Lebens. you know, I remember many, many years ago when I preached on this verse. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen, vielen Jahren über diesen Vers gepredigt habe. So I preached a whole sermon of about an hour just on this one verse. Ich habe eine ganze Predigt von etwa einer Stunde nur über diesen einen Vers gehalten. So hold on, you'll probably need about 7 or 8 devotions. Also halte ich fest, wir werden wahrscheinlich 7 oder 8 Andachten brauchen. Don't worry, I'm not doing that. Keine Sorge, das mache ich nicht. But look, Schau mal. give reverent honor in the original Greek, it says sanctify. Ehrfürchtig ehren, im griechischen Original heißt es heiligen. And of course, sanctify is exactly the same thing as giving a special place, a reverent honor. Und heiligen ist natürlich genau das gleiche wie einen besonderen Platz geben, ehrfürchtig ehren. It means to set a place for a specific purpose. Das heißt, einen Platz für einen bestimmten Zweck einrichten. So look, what I love about this verse, you might guess. Du kannst dir denken, was ich an diesem Vers so toll finde. Give reverent honor in your hearts. Ehrt, achtet, ehrfürchtig in euren Herzen. It doesn't just say honor God. Hier steht nicht nur ehrt Gott. Or as another version says, sanctify God. Oder wie es in einer anderen Version heißt, heiligt Gott. It literally says it's something that has to happen in your heart. Hier steht buchstäblich, es ist etwas, das in deinem Herzen geschehen muss. Why in our hearts? Warum in deinem Herzen? If you followed me for a while, you know what I believe about the heart. Wenn du mir schon einige Zeit folgst, weißt du, was ich über das Herz glaube. The heart is the seat of your life. Das Herz ist der Sitz, der Thron deines Lebens. So everything flows out of the throne of your heart. Alles fließt also aus dem Thron deines Herzens. So what happens? Was geschieht? If you don't sanctify Jesus inside of your heart, Wenn du Jesus nicht in deinem Herzen heiligst, you will not sanctify him with your actions either. wirst du ihn auch nicht durch dein Handeln heiligen. You know, we have to stop trying to be, well, we're not trying anyhow, but we have to stop to be religious. Wir müssen aufhören zu versuchen. Nun, wir versuchen es sowieso nicht, aber wir müssen aufhören, religiös zu sein. It's that simple. So einfach ist das. Religious people sanctify God outwardly, but have not sanctified him in their hearts. Religiöse Menschen heiligen Gott nach außen hin, aber sie haben ihn nicht in ihrem Herzen geheiligt. So, the question is not how you act around other people. Die Frage ist also nicht, wie du dich vor anderen Menschen verhältst. The question is, how do you act when nobody sees you? Die Frage ist, wie du dich verhältst, wenn dich niemand sieht. That's the real question. Das ist die eigentliche Frage. And the Bible is admonishing us to give Jesus a very special place in our hearts. Und die Bibel weist uns an, Jesus einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen einzuräumen. Have you heard the teaching? Hast du die Lehre gehört, God must be first in our life. dass Gott an erster Stelle in unserem Leben stehen muss, And then family second. die Familie an zweiter Stelle, And then ministry third. der Dienst an dritter Stelle? Some other people say God must be first in our heart. Einige Leute sagen, dass Gott in unserem Herzen an erster Stelle stehen muss. Then the church. Dann die Gemeinde. Let me tell you something. Ich sage dir mal was. God does not want to be first in your heart. Gott will nicht an erster Stelle in deinem Herzen stehen. Did you know that? Wusstest du das? The moment Jesus is first in your heart, that means that something or someone is second and someone third and someone fourth. Sobald Jesus an erster Stelle in deinem Herzen steht, bedeutet das, dass etwas oder jemand an zweiter Stelle steht und jemand an dritter und jemand an vierter. Now you live with a permanent competition in your heart. Du lebst jetzt mit der ständigen Konkurrenz in deinem Herzen. No. Nein. God wants you to give your heart to Jesus in such a way. Gott möchte, dass du dein Herz Jesus so übergibst. To make your heart the place of Jesus himself. Dass dein Herz der Sitz, Wohnsitz von Jesus selbst wird. And everything else is part of your life, but not part of your heart. Und alles andere ist Teil deines Lebens, aber nicht Teil deines Herzens. Think with me. Überleg mit mir. Did Jesus not warn us about giving money a place in our hearts? Warnt Jesus uns nicht davor, dem Geld einen Platz in unserem Herzen einzuräumen? Before I even went to Bible school. Noch bevor ich zur Bibelschule ging. I preached a sermon to the youth of our church. Hielt ich eine Predigt vor den Jugendlichen unserer Gemeinde. And here's what I told him. Ich habe ihnen Folgendes gesagt. I said, a Ferrari in your garage is no problem to God. Ein Ferrari in eurer Garage ist für Gott kein Problem. But an old rusty bicycle in your heart is a huge problem. Aber ein altes rostiges Fahrrad in eurem Herzen ist ein großes Problem. If you carefully study everything that Jesus taught us about money, wenn du alles, was Jesus über Geld gelehrt hat, sorgfältig studierst, you will find out that Jesus was never worried about how much people had. Wirst du feststellen, dass Jesus sich nie Gedanken darüber gemacht hat, wie viel die Menschen haben. Never. Jesus came for the people to be blessed and have a great life. Niemals. Jesus kam, damit die Menschen gesegnet werden und ein tolles Leben haben. You know, people who said that Jesus wanted people to be poor and have no material things, they misunderstand what he said. Menschen, die behaupten, Jesus wollte, dass die Menschen arm sind und keine materiellen Dinge haben, missverstehen seine Worte. Jesus, if you study carefully, you will find it was always about the heart. Wenn du genau studierst, wirst du feststellen, dass es immer um das Herz geht. So why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because once anything has conquered your heart, it has actually conquered your life. Weil sobald irgendetwas dein Herz erobert hat, hat es auch dein Leben erobert. So look. Schau. You give Jesus only that special place in your heart. That's it. Point. And that's it. Du gibst nur Jesus diesen besonderen Platz in deinem Herzen. Punkt. Das war's. Once he is in your heart, he will also be master of your life. Sobald er in deinem Herzen ist, wird er auch der Herr deines Lebens sein. It's a very natural consequence. Das ist eine ganz natürliche Konsequenz. So, do you have a lot of things in your heart or is there only Jesus there? Hast du viele Dinge in deinem Herzen oder ist nur Jesus dort? I like to say it like this. Ich sage es gerne so. Debbie is part of my life, but she has not conquered my heart. Debbie ist ein Teil meines Lebens, aber sie hat mein Herz nicht eingenommen. You know, some people don't like when I say that. They think, oh, that's not very nice. Einigen Leuten gefällt es nicht, wenn ich das sage. Sie denken, oh, das ist nicht sehr nett. Listen to me. Hör mir zu. If you're in a marriage where you've allowed your partner into your heart, wenn du eine Ehe führst, in der du deinen Partner in dein Herz gelassen hast, what's going to happen if they go to Jesus before you and long before you expect it? Was passiert, wenn er vor dir zu Jesus geht und das lange bevor du es erwartet hast? I can tell you. Ich kann es dir sagen. Your life's going to fall apart. Dein Leben wird aus den Fugen geraten. But if they're part of your life, aber wenn dein Partner ein Teil deines Lebens ist, and your heart has been sanctified to Jesus, und dein Herz Jesus geweiht ist, you will miss them, you will feel sad, but your life will not fall apart. Wirst du ihn vermissen, du wirst traurig sein, aber dein Leben wird nicht auseinanderfallen. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.